dürflich und naiv, sexuell primitiv. Und sie lachte viel zu laut, Edeltraut, Edeltraut. Sie traf sehr bald Luden-Joe, der ihr riet, zeig mir Po. Und sie wurde so versaut, Edeltraut, Edeltraut. Ist egal, wo du auch bist, weil du sie überall triffst. So heiß, so geil. Sie war 18 Jahre alt, Minirock, schwarzer Wald. Und sie war so gut gebaut, Edeltraut. Edeltraut. Sie traf Doris aus Stralsund, etwas wie ein Kugelrund. Und sie trieb es mit der Braut, Edeltraut. Edeltraut. Ist egal, wo du auch bist, oh yeah, weil du sie überall triffst. Oh, so heiß, so geil, so geil. Sie war immer etwas zäh, goldene Uhr, weißer Schnee. Und sie wollte, dass man schaut, Edeltraut, oh yeah. Traf Ali aus Berlin, Asylant Heroin, und sie nahm das Zeug wie Kraut, Edeltraut, oh yeah, Edeltraut.